ist mein Ort, es ist nur durch dich. Klappt ein Vogel, ach auch mein Gefieder. Nest im Regen, flieg ich durch die Welt. Flieg ich durch die Welt. Flieg ich durch die Welt. Fliege ich durch die Welt.